Erster hört mir zu, wenn ihr nach Gerechtigkeit strebt und den Herrn sucht, indem ihr an eure Herkunft und eure Wurzeln denkt. Zweiter schaut auf euren Vorfahren Abraham und auf Sarah, die euch geboren hat, denn ich habe ihn als Einzelnen berufen, gesegnet und seine Nachkommen zahlreich gemacht. Dritter, der Herr tröstet Zion und alle ihre Ruinen, so dass er die Wüste wie ein Paradies und die Einöde wie den Garten des Herrn macht. Vierter, hört auf mich, ihr Völker, denn meine Lehre und mein Recht werden wie ein Licht für alle Nationen ausgehen. Fünfter, meine Gerechtigkeit ist nah und meine Rettung erscheint bald, während meine Macht über die Völker richten wird. Sechster, schaut zum Himmel und auf die Erde, denn der Himmel wird wie Rauch vergehen und die Erde wie ein altes Kleid zerfallen, aber meine Rettung bleibt ewig. Siebter, hört mir zu, wenn ihr die Gerechtigkeit kennt und meine Lehre im Herzen tragt, damit ihr keine Angst vor der Beleidigung durch Menschen habt. Achter, die Motten und Insekten werden die Menschen fressen wie Wolle, aber meine Gerechtigkeit und Rettung werden für alle Generationen bestehen bleiben. Neunter, wach auf und ziehe deine Kraft an, du starker Arm des Herrn, so wie du es in der alten Zeit getan hast, als du das Ungeheuer Rahab besiegt hast. Zehnter, warst du es nicht, der das Meer und die großen Fluten austrocknete, damit die Erlösten einen Weg durch die Tiefe hatten? Elfter, die vom Herrn Befreiten werden mit Jubel nach Zion zurückkehren, wobei ewige Freude sie begleitet und aller Kummer verschwindet. Zwölfter, ich bin derjenige, der euch tröstet, weshalb ihr euch nicht vor sterblichen Menschen fürchten müsst, die wie Gras vergehen. Dreizehnter, ihr habt den Herrn vergessen, der den Himmel ausgebreitet hat, während ihr ständig Angst vor dem Zorn eurer Unterdrücker hattet. Vierzehnter, die Gefangenen werden bald befreit, damit sie nicht im Gefängnis sterben oder Hunger leiden müssen. 15. Ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, so dass die Wellen laut brausen, und mein Name ist Herr der Herrscharen. 16. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich beschützt, damit ich einen neuen Himmel und eine neue Erde gründen kann. 17. Wach auf und steh auf, Jerusalem, denn du hast den Becher des Zorns aus der Hand des Herrn bis zum Ende getrunken. 18. Es gab niemanden unter all deinen Söhnen, der dich geführt oder an der Hand genommen hat, als es dir schlecht ging. 19. Unglück und Zerstörung sowie Hunger und Krieg haben dich getroffen, so dass niemand da war, um dich wirklich zu trösten. 20. Deine Söhne lagen kraftlos an allen Straßenecken wie gefangene Tiere, weil sie den vollen Zorn und die Strafe Gottes spüren mussten. 21. Deshalb höre nun zu, du leidende Stadt, die du wie betrunken bist, obwohl du keinen Wein getrunken hast. 22. Dein Gott sagt, dass er den Becher des Leidens aus deiner Hand nimmt, damit du nie wieder von seinem Zorn trinken musst. 23. Ich werde diesen Becher deinen Unterdrückern geben, die dich gezwungen haben, dich auf den Boden zu legen, damit sie über deinen Rücken laufen konnten.